www.youtube.de. Hallo. Hallo. Echo. Mach Rio jetzt mal. Hallo, hallo. Na, na, na. Ist hier ein Echo? Ist ein Echo. Gute Unterhaltung beim Blockcast mit Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge des Blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Hallo. Sind wir überhaupt in der 58.? Ich glaube, da bist du schon zu weit. Echt, hör auf. Ich gehe jetzt mal von aus. Warte, ich mal, sag, wir sind in der 7. Wir gucken mal, welche Sendung wir letztens hatten. Nee, das stimmt, da müssen wir nochmal von vorne machen. Nö, das bleibt jetzt so. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe des Blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Und René hat noch kein Bier getrunken, falls er euch jetzt die Frage stellt. Nee, wird. Richtig. Stefan hat es uns aber so romantisch gemacht, dass ich jetzt gleich mal die Bierflasche aufmachen werde. Sponsored bei Hardy. Echt? Ja. Hardy, dankeschön. Ist ja kein echtes Bier. Ist ein Mixbier. Ja, ja, darf man die Marke sagen? Ist Limone, ist ja wurscht, was für eine Marke das ist. Gibt ja nicht so viele Biers mit W. Genau, und einer Farbe im Namen. Ja. Stimmt. Alles klar. Ja. Weiß. Wir sind wieder da. Urlaub ist vorbei. Der Urlaub ist vorbei. Die Radioshows auch. Wir haben uns jetzt schon fast 4 Wochen. Kann es sein, dass wir uns 4 Wochen nicht gesehen Beruflich haben? Beruflich nicht gesehen, nee. Nee, auch durch den Podcast nicht. Ja. Ja. Das war, glaube ich, länger sogar, oder? 6 Wochen fast. Ja, wir sind uns, als wir uns gerade, wir sind bei Stefan ja heute. Als ich Stefan die Tür öffnete, bin ich ihm gleich in den Arm gefallen. Ja, genau. Da haben wir erstmal 5 Minuten geknullt. 5 Minuten im Flur gestanden. Bis die Nachbarn geguckt haben. Wir hoffen, dass ihr auch freudig erregt seid, dass endlich wieder eine Podcast-Sendung mit uns ist. Ihr habt uns doch sicherlich vermisst. Ja. Wie war euer Urlaub eigentlich? Sehr, sehr erholsam. Ach ja, du warst ja wirklich im Urlaub. Ja. Ja, stimmt. Wie war euer Urlaub? Hast du dich da angesprochen? Bist du eine Majestät oder was? Wie war euer Urlaub, René? unser Urlaub? Ja, okay. Nee, war sehr schön, ja. Wie war euer Urlaub, Stefan? Auch sehr schön. Sehr erholsam, Brownie-Brand, die richtige Woche erwischt. Du, wo warst du denn gewesen? Ich war im Süden, in Chemnitz. Ach so, ja. Mhm. Da fliegen doch die Störche immer im Winter hin, oder? Ja, es war sehr cool. Ich habe von vielen gehört, dass die Woche in Berlin sehr schlechtes Wetter war, aber da war es wunderschön. Also habt ihr Spaß gehabt da? Definitiv. Können wir wieder zum Du übergehen? Ja, okay. Ich bin der Stefan. Ich bin René. Okay. Du hast dich also erholt. Ja, das war cool. Hab viel gebadet. Da gibt es sehr schöne Möglichkeiten. Weiß gar nicht, ob das hier in Berlin auch so ist. Da käme ich gar nicht aus. Baden? Baden kann man ja auch, ja. Ich sag nur Strandbad Weißensee, genau. Oder Müggelsee. Müggelsee, ja. Ja. Spree, mir kommt gerade die Spree in den Sinn. Warum kann man da baden? Am Spreeufer, Treptow oder so, kann man da baden? Es gibt zumindest auch ein Schiff, wo man baden kann. In einem Schiff? Auf einem Schiff. Bitte. René stößt gerade auf, das Bier verträgt er anscheinend nicht. Nee. Ja. Das erste ist immer beim ersten, nachher beim zweiten und dritten ist es. Aber das zeigt, dass du keinen Alkoholproblem hast. Verträgst du. Okay. Ja, übrigens, mein Blick fällt gerade so auf die Servietten, die Stefan hier. Wir essen, haben nämlich gerade Pizza. Stefan hat sehr schön Pizza selbst gemacht. Warum lachst du denn da so? Die ist selbst gemacht. Die ist selbst gemacht, ja, von wen hier? Von Restaurant oder was? Ja. Und dazu gibt es Weihnachtsservietten. Die Weihnachtskerze hat Stefan wieder in den Schrank geräumt. Das sind keine Weihnachtsservietten, da sind nur Bäume drauf, die wie Tannenbäume aussehen. Ich wusste gar nicht, dass unsere erste Begegnung nach dem Urlaub so schön wird. Na, ich wollte gleich den Sprung zum Winter bringen. Weil das erste, als ich aus meinem Sommerurlaub kam, bin ich natürlich einkaufen, um meinen Kühlschrank zu füllen. Und musste gleich an den Weihnachtsregalen vorbei. Oh, echt? Wo es noch richtig warm war. Und das Krasse war, ich habe ein Interview gehört mit jemandem vom Einzelhandel und der wurde gefragt, warum das denn so ist. Na, und warum ist es so? Warum kriegt man Ende August schon ein ganzes Weihnachtszeug? Weil man der Erste sein möchte, der sein Weihnachtszeug an den Mann bringt. Weil die Kunden das wollen alle. Das, ja, das ist mal was, was der Händler denkt. Also ich wurde nicht gefragt. Nee, ich denke, es hat eher damit zu tun, du versuchst natürlich als erster Weihnachtszeug an den Mann zu bringen. Sonst ist der Kunde nämlich schon bedient. Und dann kauft er dein Zeug gar nicht mehr. Naja, Aber bei 25 Grad kaufe ich mir kein Weihnachtszeug. Aber so warm ist es ja. Ist ja umgekehrt, wenn dann wieder 25 Grad sind. Nächstes Jahr fällt mir ein, ich muss langsam mein Weihnachtszeug alle machen. So kann es auch gehen. Entschuldig bitte, wenn wir ja ab und zu ein bisschen kauen. Aber wir haben lange nichts gegessen. Ja. Ich war heute noch unterwegs. Ich eigentlich schon zu Hause gegessen. Ja, ich war auch unterwegs zu Hause. Aber anscheinend nicht genug gegessen. Julia, ich würde mal drüber nachdenken. Ich habe mich zurückgehalten. Natürlich. Hast du gewusst, hier gibt es noch was Leckeres? Ich hatte dir gesagt, du sollst nichts machen. Ja. Ja. Aber wenn du schon mal Essen hast, ne, dann, ja, dann... Dann geht's los, ne? Richtig. Ja, wir hatten ja noch ein Highlight in unserem Urlaub. Ja. Mit ganz vielen Leuten. Ja. Erzähl mal, René. Wir hatten ja anlässlich unseres langjährigen Bestehens... Zweieinhalb Jahre sind es jetzt. Genau, der Blog zweieinhalb Jahre, der Podcast zwei Jahre, haben wir eine Party geschmissen. Echt? Große, mit, wow, wir haben es ja. Ja, mit vielen Leuten, mit einigen Blog-Mitmachern quasi. Natürlich, mit allen Blog-Mitmachern, mit Lesern, ja, mit und ehemaligen Arbeitskollegen auch noch. Ja. Also das war so viel Platz, da haben wir natürlich noch mehr eingeladen. Genau. Und auf jeden Fall war eine super Party. Ja. Die Leute haben sich super verstanden, obwohl sich die zum Großteil überhaupt nicht kannten. Also es waren vereinzelte Leute bei, die halt außer zum Beispiel mich niemanden anderen kannten. Es waren Leute bei, die halt nur dich kannten und niemand anders. Es waren Leute bei, die sich untereinander ein bisschen kannten. Also es war wirklich sehr... Und die Chemie hat gestimmt auf Anhieb. Es war richtig super. Und wir hatten auch super viele kleine Gäste. Ja, Kinder waren auch dabei. Ja. Es ist kein Kind in der Spree ersoffen. Sehr gut. Das fand ich auch. Oder wir haben es noch nicht mitgekriegt. Obwohl vereinzelte Leute ja damit gedroht hatten, Kinder in die Spree zu werfen. Ja, da wären wir wieder bei unserem Trucker R. Trucker, genau. Trucker R. Da siehst du mal, auf was für Gedanken man kommt, wenn man so lange mit dem Auto fährt. Ja. Autofahren macht aggressiv, siehst du? Da haben wir es wieder. Aber ich fand es sehr, sehr süß, wie die Kinder da zusammengehalten haben. Ja. Nee, also war wunderbar, die Party, die ging, das hast du ja leider nicht mehr miterlebt, Stefan, weil du ja gleich in Urlaub gefahren bist. Die Party ging bis 3 Uhr in die Nacht. Ja, das sind dann die ganz hartgesottenen. Ja, wir saßen zum Schluss um eine Feuertonne. Also es war echt geile Stimmung. Es ist ja um die Uhrzeit auch schon recht kühl und so. Und dann um diese heiße Tonne, also wirklich... Ich dachte, du sagst jetzt dunkel. Es ist um 3 auch schon sehr dunkel. Ja. Und da macht so eine Tonne, siehst du, die hat nicht nur das... Das Licht. Die wärmt, die macht doch Licht. Mhm. Auf jeden Fall war echt klasse. Es war so klasse, dass wir uns gesagt haben, wir werden das versuchen, zur Regelmäßigkeit zu machen. Unser nächstes Ziel wäre also, dass wir es nächstes Jahr nochmal so veranstalten. Genau. Aber um die Blogger zu beruhigen, wir bleiben natürlich auch unter uns. Wir werden davor bestimmt nochmal mit den Bloggern uns zusammensetzen, gehe ich mal von aus. Aber die nächste große Party mit allen wieder wird in dieser richtig coolen Location, die wo ist? Das ist an der Spree in Oberspree. Direkt am Wasser. Direkt am Wasser, genau. Cool. Also es ist ein sehr schönes Grundstück. Ich glaube, es waren, ich möchte... jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube 5000 Quadratmeter. Du hattest doch gerade mit dem mit jemandem, der das Ganze verwaltet, gesprochen. Genau, die Größe habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube, es sind 5000 Quadratmeter. Auf jeden Fall riesig und ich habe gehört, im Freien natürlich unbegrenzte Personenanzahl, aber man kann ja auch drin feiern. Hm. Bis zu 70 Personen passen wohl rein. Ich glaube, im Dezember ist das Ding nie ausgebucht. Nein, weil da ist auch keine Saison. Ach so. Nur von April bis Oktober wahrscheinlich. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, Wetter hatten wir richtig super Glück. Ja, übrigens waren die das Grundstück verwalten, da ist ja, es waren ja zwei von denen bei mit der Feierlichkeit anwesend. Die haben sich auch super verstanden. So ein bisschen aufzupassen. Und die waren auch sehr begeistert von unseren Gästen. Also, und die Gäste waren sehr begeistert von der Location. Also es hat alles super gepasst. Wir haben die Gäste ja auch nach bestem Wissen und Gehwissen. Und wir hatten auch einen super Grillmeister, brauchten uns auch nicht kümmern. Also es war wirklich... Das war eine echt runde Sache. Also, dürfen wir den Namen sagen? Ja, Gerd. Da können wir uns bei danke, Gerd an der Stelle bedanken. Genau. Haben wir auf andere Art und Weise auch schon getan. Richtig. Ja, also war. Hat riesig Spaß gemacht. Also, ja. Wer nicht dabei war. Ja, außer nein, Angela müssen wir jetzt mal grüßen, weil sie konnte leider nicht. Wir werden die Gästeliste für nächstes Jahr erweitern, würde ich sagen. Also es war jetzt schon ein großer Rahmen, wo ich dachte, ob wir das aber überhaupt es war eigentlich kriegen. Genug Platz. Aber es ist so flüssig gelaufen, die Leute haben super mitgemacht. Von daher, jetzt haben wir 10 Minuten, glaube ich, darüber gesprochen, wie toll die Party war. Ja, wir werden rechtzeitig Bescheid sagen, wenn dann wieder die Feierlichkeiten des Blogs stattfinden. Genau. Quasi die zweite Spreegrill-Party in 2009. Ja, schauen wir mal. Ja. Und ich würde sagen, damit ich jetzt mal meine Pizza beißen kann, bevor die kalt wird, spielen wir einen passenden Song. Genau. Hast du den, warte, ich habe den Namen aufgeschrieben. Wir haben uns spontan, wir haben lange gegrübelt, welchen Song wir nehmen. Wir hatten ein paar gute zur Auswahl, die zum Thema passen. Und haben uns dann entschieden für Jonathan Coulton mit I'm Having a Party. Sehr gut. Den hören wir jetzt. Da hört mal rein, ich esse meine Pizza. Guten Appetit. Bis gleich. The time has come to celebrate my birthday. We just redid the basement, couch and all. So, wir sind zurück. Ja, René hat einen kräftigen Schluck genommen. Aus der Pulle getrunken. Und ihm ist gleich die Luft nach oben rausgekommen. Die Flüssigkeit eigentlich grün. Durch die grüne Flasche sieht man gar nicht, welche Farbe die Flüssigkeit ist. Das ist ein fieser Trick, ne? Ja. Aber schon ganz schön viel getrunken, finde ich. Ja. Willst du noch eine haben? Ganz schön drauf, wa? Ja. Du willst, dass noch in dem Kühlschrank ist. Ja. Lass uns zurück zu anderen Dingen kommen, so interessanten. Ja, genau. Ein Konzert liegt an. Richtig, jetzt blicken wir in die Zukunft. Am 28. September? Richtig, ein Sonntag um 15.30 Uhr, glaube ich. Oder 16.30 Uhr? 15.30 Uhr. 15.30 Uhr, ja. Ich habe mich nämlich informiert, weil ich habe schon das starke Bedürfnis hinzugehen. Ja? Ja. Nicht nur wegen Maite. Das wäre für mich schon ein Grund, da hinzugehen. Also, genau, es ist natürlich auch in der Hinsicht die letzte Chance, Maite. Also die letzte Chance für einen etwas größeren Zeitraum. Maite wird eine kleine Pause einlegen. Die letzte Chance, Maite halt live spielen zu sehen. Hm. Und deswegen wollte ich mit dem Leo einfach mal hingehen und ein bisschen cool. Also du meinst es aber nicht Leos, Maites Leo, nee, sondern nicht, ja. Dein Leo. Genau, genau. Den fünfjährigen Zwerg. Mhm. Ja, und ja, also ich würde schon gern hingehen. Ja, ich denke, ich komme da auch mit. Wenn noch ein Platz im Orchestergraben frei ist. Ja, du wolltest ja dirigieren, soufflieren, ne? Soufflieren, genau. Ja. Ja. Genau, also das findet am 28. September um 15.30 Uhr in der Berliner Philharmonie statt. In der Berliner Philharmonie. Und als Highlight ist es wohl so, es kommt eine, wenn ich das richtig gelesen habe, ein isländisches Orchester oder Musiker, die dort spielen. Mhm. Wofür sind die Isländer bekannt, für welches Instrument? Die Isländer? Ja. Oh Gott, frag mich doch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich auch nicht. Und extra dafür hat irgendwie das Orchester der Berliner Musikfreunde ein Stück einstudiert. Also es gibt wohl eine Uraufführung auch dort. Aha. Gut. Alles weiter natürlich im Blog, ja, in dem entsprechenden Beitrag, der verlinkt ist, oder in der Sidebar, wo Maites Geige auftaucht. Genau. Hier, die Isländer haben, habe ich jetzt diese letzte Woche gehört, einen ganz komischen Laut im Alphabet, der heißt. Ach so? Ja. Hast du gerade nach Luft geschnappt? Nein, der Laut soll so sein. Echt? Kann ich nicht. Ja, genau. Sei die Stimmung nicht kaputt gemacht, ne? Jetzt hast du halt versaut. Gibt's ja nicht. Ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung, geht hin. Gibt bestimmt noch Karten. Ihr solltet zuschlagen. Ja, bevor sie alle sind. Solange der Vorrat reicht. Was kostet es ungefähr? Ich glaube, ab 10 Euro aufwärts würde ich jetzt sagen. Ja. Also durchaus erschwinglich für einen Kulturnachmittag. Wie lange geht sowas? Da hattest du doch Maite gefragt, ne? Hat sie gesagt, ein bis zwei Stunden? Kann sein. Hm? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war auf der Party gewesen. Richtig. Also da hast du ja schon Alkohol. Nein, ich habe selber nicht getrunken an dem Tag. Ach so. Ja. Ja, schade, Maite wollte eigentlich ja hier sein, dann hätten wir sie jetzt live fragen können. Aber vielleicht klingelt sie ja noch. Oder die will uns halt jetzt nicht den Abend verderben. Wieso? Weil wir es uns so schön gemütlich gemacht haben, hier mit jetzt will sie um die ganzen Kerzen hier rumstehen. Ja, für Maite natürlich. Das ist gar nicht für mich. Genau, jetzt hat er es raus. Und dann ist der Blumenstrauß auch nicht für mich. Gefällt es dir? Würde es dir gefallen? Ja, würde mir sehr schön. Ach, alles toll. Was hast du denn das Bier aber immer? René, hallo. Ja. Ja. Haben wir noch ein schönes Thema? Wir haben lauter schöne Themen. Ja, was denn? Na, sag mal eins davon. Ich weiß nicht. Wenn ich auf den Zettel gucke, ist es anders. Ach so, das war's schon. Wir können doch jetzt auch keinen Schluss machen. Wie viel ich weiß gar nicht, was die Uhr sagt. Jetzt drücken die auf Stopp aus Versehen. Nein, wir haben noch viel Zeit. Wir haben noch viel Zeit. Ja. Jetzt musst du mal improvisieren, wie die letzten 57 Sendungen. Weil durch diese lange Pause ist man es gar nicht mehr gewohnt. Wir sind aus dem Tritt raus. Aber ja, mich würde zum Beispiel mal interessieren, wie die Radioshows angekommen sind. Warum fragst du mich das? Also meine ist gut angekommen. Nee, ich richte das Wort jetzt an euch, die ihr da draußen zuhört. Wir wollen Feedback. Genau, weil ich muss sagen, so vom Auftreten her ist es schleppender, als wenn du dich mit jemandem unterhältst. Ja. Hast du sicherlich auch gemerkt. Absolut. Also ich habe es in einem Ritt durchproduziert, muss ich dazu sagen. Hat man gehört. Aufgrund meines Zeitmangels. Ja. Aber es war nicht verkehrt. War ja sehr interessant. Umfangreiches Hintergrundwissen hast du den Leuten vermittelt. Ja, übrigens, was das Hintergrundwissen zum Blog angeht, habe ich auch noch etwas vor. Oder wir haben dann noch etwas vor. Möchte ich auch noch nicht so viel sagen. Mhm. Du guckst so komisch. Du weißt nicht, was ich meine, ne? Warte mal, ich... Alles klar. So, wer es jetzt gehört hat, hat Glück gehabt. Wer nicht, hat Glück. Nee, das piep ich raus. Ja, nee, ja, piep das mal wirklich raus. Ja. Auf jeden Fall, da kommt was. Bin ich ja mal gespannt, ob das alles so seinen Weg läuft. Bin jetzt da am Testen. Ja, ich überlege gerade, gibt es denn irgendwie einen Anlass irgendwie mal demnächst? Nö, da denken wir uns einen aus. Weihnachten. Okay. Ja, stimmt, ist ja auch schon bald. Wir haben ja schon Mitte September. Ja. Das Jahr ist bald rum, Alter. Ja. Wie viele Wochen hat dieses Jahr? 53, wie jedes Jahr. Weißt du, dass das jetzt schon in Smalltalk abfällt? Ja, klar. Ah, vielleicht ich habe gerade überlegt, ob du mich verarschen willst. Aber so eine Kinderfrage? Ich dachte, ich hätte gedacht, das Jahr hat 52 Wochen. Ja, ich wollte dich mal testen. 52, ne? 366 Tage. Hm. Aber 52, weil wenn der 1. Januar nach dem Donnerstag liegt, zählt er in die... So kann man es auch erklären, aber wie heißt es wirklich? Freitag. Wenn 4 Tage der Woche im neuen Jahr sind, dann ist es die erste Woche. Achso, wenn quasi der 1., 2., 3. und 4. im neuen, in einer Woche sind, ist es die erste Woche. Genau. Ja, so ist es. Genau. Weißt du schon, wo du Silvester feierst? Nein, weiß ich noch nicht. Darüber machen wir uns jetzt schon Gedanken. Definitiv habe ich eine Einladung für den Potsdamer Platz wieder. Achso. Hm? Brandenburger Tor. Super Location. Vielleicht sollten wir so eine Location ist da die Blockparty. Nee, würde ich nicht empfehlen. Wir sind ja nicht direkt am Brandenburger Tor, weil das ist immer, ja, irgendwie, und es ist viel zu viel los natürlich, klar, kennt man ja, viel zu viele Menschen. Aber auch das Feuerwerk war die letzten Jahre eher, ja, ich würde sagen, mickrig. Mhm. Feuerwerk, du wolltest ja eigentlich zur Blockparty, wird mir die Zunge schon schwer, ein Feuerwerk. Richtig, aber meine pyrotechnische Ausbildung hat dafür nicht gereicht. Ja, aber das können wir beim nächsten Mal machen. Das ist irgendwie total in Vergessenheit geraten. Auch den Hubschrauberflug, den du angeboten hast. Richtig, da habe ich mich richtig geärgert, weil das Wetter war geil und die Kinder hätten sich garantiert gefreut. Jetzt denken alle, boah, der Stefan hat einen Hubschrauberpiloten. Ja, es war schlechtes Wetter. Deshalb musste ich mit dem Auto fahren. Die Bäume stehen da so eng auf. Ja, wir mussten leider auch die Golfgeschichte ausfallen lassen. Fand ich auch schade. Ja, warum eigentlich? Weil die Autos da geparkt haben. Ach so, ja, stimmt. Die Autos haben einfach auf meiner selbstgebastelten Driving Range geparkt. Ach, das war deine? Der kam da? Das war der Golf, das war, echt? Das war der ist Abschlag. Die Golffläche, ja? Das nehme ich immer als Golffläche. Ach so, hättest du den Steg genommen am Wasser. Ja, toll. Ah nee, da haben ja die Kinder die Enten gefüttert. Ja. Nein, aber es war sehr schön. Hier, Patricia hatte ja ein Volleyball mit. Stimmt, hätte ich nicht gedacht, dass auf einmal alle am Volleyballnetz stehen. Ja, das hat irgendwie die Leute richtig angezogen. Jetzt sind wir schon wieder in die Party abgerutscht. Ja, aber es sind doch schöne Erinnerungen. Du hast ja angefangen mit Hubschrauber und so. Ja, stimmt, Entschuldigung. Aber der kommt nächstes Jahr garantiert zum Einsatz. Zum Einsatz, ja. Ja. Fluggenehmigung hat er. Ja. Hoffentlich fliegt er nicht ins Wasser. Muss hinterher schwimmen. Ja. Ja. Wir waren bei Silvester stehen geblieben. Silvester, ja. Oh Mann, wir reden schon vom Jahresende. Dann schreiben wir 2009. Um Gottes Willen. Da können wir eigentlich jetzt, wenn wir so viel Zeit haben, auch noch einen Jahresrückblick machen. Jetzt ist schon. Naja, es ist ja, also nein, 3 Monate, nein. Dann ist das Jahr rum. Um Gottes Willen, muss nicht. Hast schon alle Weihnachtsgeschenke. Ja, also ich sag mal so, zum Großteil weiß ich schon, was Weihnachten so unter dem Baum abgeht. Abgeht, ja. Und hast ich du bin schon, jetzt schon bestens informiert. Pläne für Silvester? Voll die Insider-Infos. Wenn du mich sagen wir so, hast. Ich habe schon Wünsche, was ich Silvester gern machen möchte. Und ich weiß aber noch nicht, ob das dann auch so kommt. Ach so. Ja. Aha. Ich habe noch keine Details zu erraten. Echt, ist noch voll in der Planungsphase. Das nicht, ist ja halt ein Wunschtraum. Na, Träume kann man ja haben, René. Ja. So ist es. Ja, und ihr so? Siehst du, was ich mal blöd finde, ist, dass der Dialog irgendwie fehlt. Ja, wir hören Zug, euch nicht. Ja. Ihr müsst lauter reden. Ich denke, der ein oder andere hat jetzt bestimmt gern was eingeworfen. Und ich bin Fuchs, wa? Ja. Ja, du siehst schon, dass ich zum Zettel greife. Ja, weil ich dir den ja auch extra hingelegt habe und nochmal gesagt habe. Und zwar, ihr könnt auch was einwerfen. Das wird zwar einen kleinen Augenblick mit Verzögerung dann bei uns ankommen. Ja. Denn ihr müsstet dazu zum Telefon greifen. Zum Beispiel. Ja. Und jetzt gebe ich euch einen kleinen Augenblick Zeit, den Stift zu nehmen. Oder schreibt es in den Sand vor euch. Ja. Am Strand. Ja. Also ihr könnt zum Telefon greifen und dann ruft ihr uns einfach an, sprecht uns auf die Mailbox. Dazu habe ich auch gleich noch eine schöne Anekdote. Können wir leider auch nicht so viel zu sagen, aber ich ahne schon was. Viel mehr nicht auch gerade. Ruft uns an unter der Telefonnummer 030-202-36803. Da landet ihr auf unserer blog.über.de Mailbox. Sprecht irgendwas auf. Wir spielen das dann hier im Podcast. Und vielleicht gehen wir sogar drauf ein, wenn es sinnvoll ist. Wenn es sinnvoll ist, genau. Ja, dann könnt ihr uns auch eine Mail schicken an blog@juba.de. Ihr wisst ja jetzt auch, wenn ihr die letzte Radioshow gehört habt, warum es Juba heißt. Das wäre mal eine coole Quizfrage übrigens. Wir sehen, ob die das schön gehört haben. Das merkt ihr das mal, das machen wir als Quizfrage mal. Ne? Das brauchst du ja aufschreiben, das fällt uns schon rechtzeitig ein. Ja, natürlich. Und ihr habt die Möglichkeit, auf dem Beitrag unter blog.juba.de einen Kommentar abzugeben. Genau. Ja, das sind die Möglichkeiten, Kontakt mit uns aufzunehmen und hier an dieser Sendung zu partizipieren. Ja. Jetzt zu der Sache. Ich hatte, wo ich im Urlaub war, ja E-Mail-Anschluss, das war ganz gut. Aber dummerweise ein Linux-Rechner bei, deswegen konnte ich nicht den Mailbox-Eingang anhören, der in meiner Abwesenheit passiert ist. Den hörte ich dann erst, als ich zurück war. Und da hat doch Tatsache ein Headhunter auf unsere Mailbox gesprochen. Genau. Und das Lustige war, der wollte sogar uns beide. Und das Lustige ist, dass innerlich ich schon gedacht habe, das wäre jetzt wieder die Möglichkeit mit Stefan wieder in ein Team, wer es nicht weiß, wir hatten, doch, in der letzten Radioshow habe ich es ja eigentlich erklärt. Also wir zusammengefunden haben. Zusammengearbeitet über wie viele Jahre? Ach, 5, 6 Jahre. Ach, hör auf, wir waren noch allein 5, 6, 7 Jahre. Ah ja, stimmt ja, mindestens mehr. Also wir haben bestimmt 8, 9 Jahre zusammengearbeitet. Ach, du Scheiße. Und sind dann über mehrere Firmenwechsel haben wir auch zusammengearbeitet. Sind dann getrennte Wege jetzt vor kurzem gegangen, vor einem Jahr haben wir uns quasi getrennt. Ja. Aber wir verstehen es immer noch ganz gut. Selig sind wir noch verbunden. Ja, und jetzt kam halt dieses Angebot von einem Headhunter an uns beide gerichtet. Nicht auf eine Position, sondern auf zwei unterschiedliche wirklich. Ne? Und ich fand es sehr lustig, dass dieser... Aber der hat alles dafür getan. Er hat sich extreme Mühe gegeben, muss man wirklich sagen. Das war nämlich nicht der einzige Weg, auf den man Kontakt uns aufgenommen hat. Richtig. Ja. Aber mehr dürfen wir dazu leider jetzt nicht sagen. Nicht mehr sagen. Aber ich fand es wirklich lustig, dass er halt auf unserem blog.über.de Mailbox gesprochen aber hat. Aber das ist doch ein Zeichen, dass die Informationen, die wir im Internet abgelegt haben, er hat den richtigen Weg gefunden und er hat nicht lange gebraucht wahrscheinlich. Ja, also, ihr könnt es auch. Ja, erzählt irgendwas. Und was ich interessant finde, wie dieses Medium Internet halt schon in die Arbeitswelt eingreift, finde ich total erstaunlich, dass halt darüber auch Chancen generiert werden. Ja. Ja. Also es ist wirklich sehr interessant. Ne? Also ich glaube, die Zeiten, dass das Internet verteufelt wird, sind sowieso vorbei. Ja, es kommt wahrscheinlich immer drauf an, was man selber für Erfahrungen dann macht. Wir können nicht gleichzeitig trinken, Stefan. Trink du bitte erst. Ja, genau. Also es ist... Jetzt bin ich fertig, du da. Ja, danke. Dann erzähl du weiter. ja. Also, wie ja, das hätte ich auch hingekriegt. Das war so ein Lückenfüller, weißt du? So, ja. Das schneiden wir dann nachher alles wieder raus, diese Ams und L. Ach so, ja, nein, dann stimmt's doch wieder. Da sollte man wieder mit anfangen. Das Projekt macht mittlerweile so viel Spaß, oder es macht im Moment mal wieder so viel Spaß, dass man mal mehr Zeit reinstecken kann. Ja, man sollte, man könnte. Ja. Ja, schön. Sehr schön. Ja. Sag nochmal, was die Uhr sagt. Die Uhr? Wir haben nämlich heute noch ein straffes Programm. Ja. Heute ist Samstag, ich möchte auch noch nach Hause. Ja, heute kommst du nicht mehr nach Hause. Ja, wir sind so bei knapp 25 Minuten. Was? Erst? Die Zeit geht gar nicht rum heute. Ja, weil wir haben uns nicht gut genug vorbereitet. Aber wir haben schon einige Informationen. Ich finde auch, wir haben uns jetzt über 50 Folgen lang jedes Mal was aus den Fingern gezogen. Ja. Jetzt seid ihr auch mal dran. Sagt uns, worüber wir reden sollen. Ja, richtig. Und es ist uns wurscht, wenn wir uns damit nicht auskennen, reden wir trotzdem drüber. Habt ihr irgendein Thema, was euch bedrückt oder was euch beschäftigt? Oder wenn ihr Fragen und genau, oder wenn ihr Probleme habt, schickt uns anonym. Kann man uns anonym was schicken? Haben ja schon viele gemacht, ja. Da ist am besten auf die Mailbox sprechen, ne? Das wäre wirklich anonym. Ach, da müsste man auch noch die Stimme verstellen. Ich kann ja ein paar Tricks verraten, um die Stimme zu verstellen. Warum anonym ist ja kein Problem. Wir müssen ja den Namen hier nicht. Ja, aber vielleicht ist es ja irgendwas, wo derjenige sagt, ich möchte auch nicht, dass Stefan und René wissen, dass ich es bin. Also ihr habt die Möglichkeit, euch beim Anrufen auf der Mailbox die Nase zuzuhalten. Obwohl, ihr könnt das Kontaktformular nutzen. Da braucht ihr ja dann einen anonymen Eintrag als Namen. Oder einen Bleistift quer in den Mund raufbeißen und dann sprechen. Ja. Hört man sich auch völlig anders an. Oder Lachgas vorher einnehmen. Genau. Helium. Die Luftballons hier von diesem Luftballonservice, von dem, glaube ich, Maite geschrieben hat, sind die mit Luft gefüllt oder sind die sogar mit Helium? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man bestimmt wählen, oder? Genau, dann bestellt der Luftballon. Aber es ist blöd für einen Postmann, wenn er das Paket abhebt. Ja. Ja, nee, also wie gesagt, ihr könnt gerne, wenn ihr irgendein Problem habt, wenn ihr sagt, Stefan, René, ich weiß echt nicht mehr weiter, was ich in der und der Hinsicht machen soll. Oder wenn ihr einen Tipp oder sowas braucht, wenn ihr zum Beispiel demnächst, weiß nicht, Kinder kriegen wollt und ihr wisst nicht, wie ihr sie nennen sollt, dann immer her damit. Wir beschäftigen uns damit gern. Vielleicht wechseln wir ja noch die Profession. Ja, vielleicht kriegst du ein neues Berufsfeld, René. Ja, wäre doch mal ganz interessant. Ja. Mal, ich bin gespannt, ob jetzt irgendwas kommt. Dann. Ey, pass auf, jetzt morgen quillt die Mailbox über. Ich will meinen Spamfilter schon mal anschalten. Also wir freuen uns auf eure Feedbacks, eure Mails, eure Kontakt. Aber jetzt fange ich an, nach Feedback zu betteln. Nein. Du weißt, es gibt Hörer, die finden das nicht so doll. Auf keinen Fall. Und wir wollen auch nur die ansprechen, die sich angesprochen fühlen. Sowieso. Ja, ihr wisst schon, wen wir jetzt meinen, ob wir euch meinen. Genau. Wenn du jetzt fühlst, oh, ich glaube, der redet mit mir, dann meinen wir dich bestimmt auch. Ja. Ansonsten nicht. Ja, wir versuchen auch sehr individuell zu sein, finde ich. Wir versuchen auf jeden Hörer einzugehen. Ja. Wen wollen wir uns jetzt vornehmen? Ja, du, genau. Du. Genau, du. Ja, brauchst gar nicht so gucken. Genau, du liest da auch immer mit im Blog. Ja, du, genau. Jetzt guck dich nicht um, wir meinen schon dich. Ja. Einfach mal in die Kommentarfunktion rein und mal sagen, okay, reicht schon, ne? Genau. Das war jetzt total sinnreich. Sinnfrei. Ja. Ja, das Bier ist ja auch gleich alle, das erklärt einiges. Dabei ist es doch nur ein Gemisch, ist doch gar kein richtiges Bier. Nee. Wie viel Promille hat das? Prozentvolumen? Ich weiß doch nicht, wie viel Promille ein Bier hat. 2,5. Und das ist ja Kinderbrause. Ja. Kannst ja Leo geben. Gut, aber bevor wir jetzt hier uns über leere Flaschen unterhalten, würde ich sagen... Die Flasche ist leer, der Podcast ist zu Ende. Genau, die leere Flasche hat quasi das Ende des Podcasts eingeläutet. Und die Kerze ist fast runtergebrannt. Für uns das Zeichen. Hier wird es gleich zappenduster. Ja. Der Letzte macht das Licht aus. Wir müssen noch die Chance nutzen, im Hellen hier abzuräumen wenigstens. Genau. Ja. Ja, dann war schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe vom blog.über.de Podcast. Und zwar bei einer Ausgabe, in der wir auch mal direkt uns an euch gewandt haben und quasi eure Mitarbeit gefordert haben. Ja. Weil wir haben ja jetzt bei der Blogparty gesehen, dass es tatsächlich Leute gibt, die uns hören. Ja. Und also, wir kennen jetzt sogar eure Gesichter. Also wir waren auch überrascht. Ja. Ja, schön. Aber die Gesichter, ich muss sagen, ich war eigentlich mit ihm zufrieden. Da war jetzt nichts bei, was irgendwie aus der Art geschlagen hat. Nö, fand ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten. Nein, absolut. Alles tolle Leute. Ja, also ich habe festgestellt, wir haben eigentlich nur schöne Zuhörer, muss ich sagen. Ja, gerade die weiblichen. Und auch gebildete Zuhörer. Das definitiv würde ich unterschreiben. Es ist erstaunlich, oder? Wenn ich mir jetzt mal so die letzten 2 Minuten unseres Podcasts nochmal Revue passieren lasse, wundert mich das. Tanzen wir da aus der Reihe, genau. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht haben die sich nur mal lustig gemacht. Die haben sich verstellt an dem Abend. Okay. Ja, kommt gut durch die nächsten 2 Wochen. Genau, in 2 Wochen sind wir wieder da. Dann werden wir mal irgendwas vorbereiten. Wir werden krampfhaft die nächsten 2 Wochen nach einem Thema suchen. Genau. Und vielleicht schickt ihr uns ja eins, dann nehmen wir das. Richtig. Ja. Also. Dann macht's gut, wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Bis denn. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Und jetzt bin ich weg. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach.